Radio 1. 11 Jahre und 7 Monate, so lautet es, das Urteil, das das Berliner Landgericht heute im Prozess gegen den 63-jährigen Rolf Z. gefällt hat. Ihm wird vorgeworfen, im September vergangenen Jahres den 31-jährigen Briten Luke Holland von einer Bar in Neukölln erschossen zu haben. Ja, das ist ein Fall, den Sie möglicherweise noch aus unserer Podcast-Serie kennen. Wer hat Burak erschossen? Denn dort ging es auch um einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Für uns hat der Kollege Philipp Meinhold den Prozess verfolgt. Hallo Philipp. Ja, hallo. Die Verteidigung hatte ja einen Freispruch für Rolf Z. gefordert, weil nicht zweifelsfrei bewiesen sei, dass er den jungen Briten erschossen hat. Das Gericht war trotzdem von seiner Schuld überzeugt. Was ist denn in der Tatnacht überhaupt passiert laut dem Gericht? Ja, das Gericht war davon überzeugt, dass der Angeklagte zunächst in der Bar war, vor der Luke dann später erschossen wurde. In den frühen Morgenstunden ist Rolf Z. laut Gericht dann nach Hause gegangen, hat sich mit einem Schrotgewehr bewaffnet und ist zurückgekehrt und hat Luke, der kurz zum Telefonieren vor die Bar gegangen ist, aus nächster Nähe erschossen. Der Angeklagte selbst hat vor Gericht dazu geschwiegen. Das heißt, das war ein Indizienprozess. Und für das Gericht gab es eine ganze Indizienkette. Also Zeugen haben einen älteren Mann mit langen grauen Haaren, einem schwarzen Mantel und einem Schrotgewehr am Tatort gesehen. Diese langen grauen Haare, auch die Statur, das Alter, das alles entspricht dem Aussehen des Angeklagten. Der hat außerdem nach der Tat einen ebensolchen schwarzen Mantel und ein auseinandergenommenes Schrotgewehr bei seiner Halbschwester deponiert. Man hat Schmauchspuren an seiner Hand und der Kleidung gefunden und das alles waren für das Gericht zu viele Zufälle, als dass das wirklich nur Zufall hätte sein können, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani erklärt. Das Gericht hat ganz deutlich ausgeführt, dass die Gesamtschau aller zusammengetragenen Indizien und Beweise ergebe, dass mit Gewissheit der Angeklagte der Täter war. Was kann man denn sagen über das Motiv von Rolf Z.? Ja, das ist weiterhin so ein bisschen im Unklaren geblieben. Das Gericht hat gesagt, das können wir nicht mit Sicherheit feststellen. Ein Richter sagte, es gibt viele Möglichkeiten für das Motiv. Also es kann sein, dass Rolf Z. eigentlich in die Bar wollte, um sich dort an jemandem zu rächen. In diesem Fall wäre Luke nur ein Zufallsopfer geworden. Es kann sein, dass es sich um eine fremdenfeindliche Tat handelt. Rolf Z. soll sich vor der Tat darüber beschwert haben, dass nur Ausländer in der Bar seien und niemand Deutsch spreche. Außerdem hat man später bei ihm jede Menge Nazi-Devotionalien gefunden, also ein sogenanntes Herrenzimmer, wie Bekannte von ihm es nannten, mit Hitlerbildern, einer Hitlerbüste, Dekowaffen. Für das Gericht hat das als sicheres Motiv aber nicht ausgereicht. Der Vorsitzende hat dazu ausgeführt, dass hier ein Tatmotiv nicht klar erkennbar sei nach der durchgeführten Beweisaufnahme. Es habe zwar tatsächlich Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Angeklagte gegebenenfalls aus Ausländerhass getötet haben könnte, aber sicher ließe sich das nicht nachweisen. Ja, Lukes Eltern sehen das anders. Sie sind überzeugt davon, dass ihr Sohn erschossen worden ist, weil er am Telefon Englisch gesprochen hat und der Täter das gehört hat. He heard Luke speaking on the telephone just before he shot him, obviously in English. What an evil, evil man. Also ein böser, ein gefährlicher Mann, wie die Mutter sagt. Dazu kommt, dass dieser Mann auch ein massives Alkoholproblem hatte. Also er hat laut Zeugen eine Flasche Schnaps am Tag getrunken, schon morgens Kaffee mit Schuss oder, wie ein Zeuge vor Gericht formuliert hat, er hat alles getrunken außer Terpentin. Was weiß man denn über eine mögliche Verbindung zum Mord an Burak Bektaş, der 2012 ja auch in Neukölln auf offener Straße erschossen wurde? In deiner Podcast-Serie für Radio 1 hast du da ja auch immer einen Zusammenhang spekuliert. Ja, es gibt einige Parallelen zwischen beiden Fällen. Also beide Male wird ein junger Mann in Neukölln auf offener Straße erschossen. Beide Male gibt es keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. In beiden Fällen kann es, wir haben das gerade gehört, sich um eine fremdenfeindliche bzw. rassistische Tat handeln. Das war allerdings nicht Thema in diesem Prozess, um den es wirklich nur um Luke ging. Es hat sich da auch nicht mehr herausgestellt. Ich weiß, dass die Polizei nach dem Mord an Luke nochmal kriminaltechnische Untersuchungen vorgenommen hat, um eine Verbindung zwischen beiden Fällen zu prüfen. Da hat sie keine Belege gefunden. Das muss aber nicht heißen, dass Rolf Z. nicht auch für den Mord an Burak verantwortlich ist, wie mir die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Es lässt sich halt im Moment nicht belegen. Philipp Meinhold war das über das heutige Urteil im Fall des erschossenen Briten Luke Holland und mögliche Verbindungen zum Mord an Burak Bektaş. Vielen Dank. Gerne.